Jörg Taschmann über den Film Der Mongole. Am Dienstag hatte das Epos in Hamburg Weltpremiere. Über die Mongolen und über die Figur des Mongolenführers Genghis Khan ist viel geraunt worden. Wir wollen uns ein wenig dem Faktengerüst nähern mit dem Mongolisten Udo Haase. Er hat in der Mongolei studiert und ist hier in Deutschland so etwas wie ein Brückenbauer zwischen den Ländern und Kulturen. Gerade ist er zum Ehrenbürger von Bayingol ernannt worden. Das ist ein Stadtteil von Ulaanbaatar. Schönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Herr Haase, meine Kenntnis über Mongolen und über Genghis Khan speist sich ziemlich exklusiv aus einem putzigen Lied einer deutschen Folkloregruppe. Und da heißt es zum Beispiel, auf Brüder, sauft Brüder, rauft Brüder, immer wieder. Waren die Mongolen ein Volk von kriegslüsternen Trunkenbolden und dieser Genghis Khan war der schlimmste von allen? Ich denke mit Sicherheit nicht. Die Mongolen haben ja das größte Weltreich aller Zeiten begründet. Man darf nicht vergessen, die territoriale Ausdehnung dieses Weltreiches waren unter den Enkeln von Genghis Khan circa 30 Millionen Quadratkilometer. Es erstreckte sich im Prinzip vom Osten Chinas bis nach Westeuropa und umfasste den Iran ebenso wie Teile von Südchina und darunter liegende weitere Länder. Es gab Züge nach Burma, nach Java. Die Mongolen haben versucht, Japan zu erobern. Und das sind alles Dinge, die man sicherlich nicht mit solchen Eigenschaften wie in diesem Film vollbringen konnte. Also mit Rumgepöbel allein ist da wahrscheinlich sowas nicht zusammenzuhalten. Was waren denn die Qualitäten, dass die Mongolen dieses Riesenterritorium nicht nur kontrolliert, sondern auch noch irgendwie so etwas mit ihrer eigenen Kultur erfüllt haben? Ich denke, da spielen einige Fakten eine ganz besondere Rolle. Die Mongolen waren zu damaliger Zeit, was die Militärtechnik anbelangt, sicherlich ihren anderen Gegnern weit überlegen. Die Mongolen haben zum Beispiel den Steigbügel eingeführt und konnten damit im Reiten schießen. Das war den anderen bis dato nicht möglich. Sie haben sich chinesische Belagerungstechniken zunutze gemacht. Sie haben chinesische Errungenschaften, die damals in der Kriegstechnik bekannt waren, zu ihren gemacht und haben diese angewendet und haben auch verstanden, das Dezimalsystem im militärischen Bereich voll zu integrieren. Das heißt, der Genghis Khan hat Zehnerschaften, Hundertschaften, Tausendschaften, Zehntausendschaften eingeführt und hat immer die zuverlässigsten Gefolgsleute dann zu diesen Führern gemacht. Und er konnte sich auf sein Heer wohl wie kein Zweiter verlassen. Er hatte auch die große Gnade, dass er nicht nur ein hervorragender Militär war, sondern auch ein großer Diplomat und Staatsmann. Das muss man einfach auch mal sagen, auch wenn es immer nur in die andere Richtung geht, dass man hört, er war sehr blutrünstig und er war sehr grausam, was natürlich auch stimmt. Aber er hatte auch einen gewissen Weitblick und hat es geschafft, die Völker ganz im Osten mit denen des Westens über Handel und andere Wege zu verbinden. Er hat die Handelsrouten viel sicherer gemacht durch ein großes Reich, welches er geschaffen hat, ein Imperium, welches den Völkern die Möglichkeit gab, sich auszutauschen auf kulturellem Gebiet, auf Handelsgebiet und vielen anderen Bereichen, in denen man jetzt plötzlich weit entfernt lebend, aber doch zusammen und näher kamen. Das klingt ja alles nach wirklich großen Errungenschaften und nach großen Anstrengungen. Wie kommt es, dass dennoch dieses Bild vom grausamen Gewaltherrscher in diesem historischen Bewusstsein so sehr verankert ist? Also Genghis Khan war sicherlich einer der ersten Global Player, wenn man so will. Dieses andere Bild kommt natürlich durch die vorhandene Geschichtsschreibung, in der dokumentiert wird, wie viele Menschen umgebracht wurden bei der Einnahme von Rostow oder Kiew oder anderen Städten, Buchara, Samarkand und ähnlichen. Genghis Khan hat in vielen Dingen so gehandelt, denke ich, wie die meisten Heerführer seiner Zeit auch. Nur war er eben wesentlich erfolgreicher und hat sein Reich viel mehr ausdehnen können. Er hat natürlich eine Kriegführung betrieben, die nicht erlaubt hat, dass man ihm mit anderen in den Rücken fällt. Er hat seine Gegner gnadenlos verfolgt, meist aber erst dann, wenn sie auf Vorschläge von ihm oder Gesten, die er hatte, er hat zum Beispiel mal eine Handelsdelegation nach Chorasan geschickt zum dortigen Sultan und der ließ diese umbringen, was dazu führte, dass Genghis Khan mit seinen Truppen dann in dieses Reich einfiel und den Sultan umbrachte bzw. das Reich eroberte. Oder es gibt andere Beispiele, wo auch bei den Tanguten wo er einmarschierte, die Tanguten sich ergaben und die Botmäßigkeit von Genghis Khan anerkannten. Aber als er dann wieder mit seinen Kriegern abzog, die Botmäßigkeit zu Ende war, die Hauptstadt der Tanguten wurde verlagert und Genghis Khan bekam nicht die Abgaben, die eigentlich ausgemacht waren, woraufhin er wieder einfiel und dann das ganze Reich eroberte. Und diese Wechselwirkung kann man gut verfolgen und da spielt dann immer eine gewisse Grausamkeit eine Rolle. Wenn nicht die Dinge erfüllt wurden, die er sich gewünscht hat, die er ausgemacht hatte oder die er erhofft hatte, mit seinen Partnern zu erreichen. Wie sieht das heute aus? Wie wird Genghis Khan in der Mongolei heute betrachtet und bewertet? Also ich hatte ja das große Glück, in den 80er Jahren schon in der Mongolei zu sein und habe dort erleben müssen, wie ein Kinder- und Jugendlexikon herausgegeben wurde. Das war 1983, in dem der Name Genghis Khan gar nicht erwähnt wurde. Es gab auch 1962 mal eine Konferenz, die war angesetzt in Ulaanbaatar. Da sollte der 800. Geburtstag von Genghis Khan feierlich begangen werden. Der damalige Vertreter des Politbüros, Tumur Otschir, hatte sich um die ganze Vorbereitung gekümmert. Ein Denkmal sollte eingeweiht werden, Briefmarken sollten herausgegeben werden und vieles mehr. Aber plötzlich kam aus Moskau ganz klar die Weisung, hier wird gar nichts gemacht. Die Briefmarken wurden sofort eingezogen, dieses Denkmal wurde gar nicht mehr erwähnt und der gute Tumur Otschir wurde strafversetzt nach Dachan. Solche Sachen gab es bis 1990 zur politischen Wende und dann schlug alles ins Gegenteil um. Jetzt war Genghis Khan plötzlich auf jedem Geldschein zu finden, auf vielen Briefmarken, auf jedem Schnapsglas oder auf vielen Wodka-Sorten sieht man eben heute Genghis Khan. Und es gibt in der Mongolei jetzt eine Gruppe, die sich schon den Schutz des Namens Genghis Khan zu eigen gemacht haben, weil sie sagen, so viel Schindluder kann mit dem Namen auch nicht getrieben werden. Die Mongolen sind sehr stolz auf diesen Vorfahren, der ja eigentlich uns allen ins Bewusstsein gerückt hat, da war mal was, da gab es ein Riesenreich. Und die meisten, wenn man die über die Mongolei fragt, die kennen den Namen Genghis Khan und dann hört das Wissen über dieses weit entfernte Land auch schon so ein bisschen auf. Können Sie sich erklären, warum der so vergöttert wird? Stifterfiguren gibt es ja letztlich viele oder warum steht er so solitär da? Einfach deshalb, weil er als Begründer dieses Riesenreiches die Mongolen groß gemacht hat, die Mongolen bekannt gemacht hat in der Welt. Ich meine, man muss sehen, dass auch eine Dynastie in China, die Yuan-Dynastie, wurde ja von einem Enkel von Genghis Khan begründet. Er hat siegreich in Afghanistan, in Ungarn, in Polen, überall seine Truppen gehabt. Und das ist heute noch ein großer Stolz der Mongolen. Und deshalb verbinden sie diese Größe, diese einstige imperiale Größe, die sie hatten, natürlich schon mit dem Namen und dem Stolz auf diesen großen Heerführer. Also ist so ein bisschen auch die Sehnsucht nach der großen Zeit von einst, die jetzt so ins Heute transportiert wird. Ist das so die Stimmung? Also ich denke, der Stolz auf diese große Geschichte ist es, was die Mongolen heute ganz klar erkennen lassen und erkennen dürfen. Und die Traditionen, die häufig noch bis in die Zeit auf Genghis Khan zurückgehen, oder die geheime Geschichte, das erste Geschichtswerk der Mongolen, reicht ja zurück bis in diese Zeit. Und wenn man sich vorstellt, 1240 saßen die Mongolen am Herlen zusammen und haben die Eroberung Frankreichs beraten oder den Feldzug nach England, da wird einem erstmal klar, welche Dimensionen das Reich damals und welche Bedeutung das Reich damals hatte. Genghis Khan, Heerführer und ja, der Spross des Mythos von der Mongolei. Das war der Mongolist Udo Haase. Er hat in der Mongolei studiert und ist hier in Deutschland so etwas wie der Brückenbauer zwischen den Ländern und Kulturen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Bitteschön. Deutschland.